Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe wieder Gäste in meinem virtuellen Studio. Heute geht es um Gaia X und da habe ich mir zwei Experten eingeladen, aber vielleicht stellt ihr euch mal selber vor. Hallo Marc, du fängst vielleicht mal an. Ja, hallo Thorsten, schön, dass wir heute dabei sein dürfen. Ja, mein Name ist Marc Danneberg, ich bin Referent Public Sector beim Bitkom. Das heißt, ich betreue da einen Bereich, da geht es so um alle Themen im Bereich digitale Verwaltung, also so OZG-Umsetzung, IT-Konsolidierung und ähnliches und darüber hinaus so die Themen öffentliche Aufträge, die aus Sicht der Wirtschaft wichtig sind. Und genau, war so vor meiner Zeit beim Bitkom in der Software-Implementierung unterwegs und habe da so im E-Government-Kontext gearbeitet. Ja, sehr cool. Schön, dass du da bist. Lukas. Ja, hallo Thorsten. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung, um über dieses sehr facettenreiche und spannende Thema sprechen zu können. Ich bin auch beim Bitkom, genau wie der Marc, und beim Bitkom zuständig unter anderem für die Themen Cloud und KI und europäische Datenräume. Und im Thema Cloud wollen wir insbesondere zu sprechen und da beschäftigen wir uns eben im Bitkom neben verschiedenen Themen, die im Cloud-Markt aus Anbieter- und Anwendersicht relevant sind, eben insbesondere mit diesem strategischen Großprojekt Gaia X, mit all den Facetten, die das Projekt hat. Und dazu werden wir ja auch im Detail dann heute sprechen. Genau, jetzt haben wir schon Gaia X gesagt. Also schön, dass ihr beide da seid. Jetzt haben wir schon mehrfach Gaia X gesagt, jetzt haben wir das Keyword schon öfter genannt. Was ist Gaia X überhaupt? Was kann ich mir da überhaupt drunter vorstellen? Gaia X ist der Prozess oder der Arbeitsstrang von verschiedenen Unternehmen der Wirtschaft, von verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der seit in etwa zweieinhalb Jahren läuft in Europa oder für Europa oder langfristig strategisch auch für die ganze Welt ein Projekt, mit dem man einen Rechtsrahmen oder mehr einen Governance-Rahmen entwickeln will, also einen selbstregulierenden Governance-Rahmen für Cloud- und Dateninfrastrukturnutzung, die Datensouveränität bei dieser Nutzung von Cloud- und Dateninfrastrukturtechnologien eben ins Zentrum stellen soll. Das ist das zentrale Ziel. Also ganz grob, wenn ich eine Cloud nutze, kann ich durch Gaia X mit meinen Daten überall hin umziehen, wo ich will. Das ist eine der Themenkomplexe, die man adressieren will. Also man will eben für die Cloud-Nutzer eine souveräne Cloud-Nutzung bezüglich Daten und bezüglich eben Deployment-Modellen oder Nutzungsmodellen eben versuchen, da anzustreben. Also es geht um das Thema Interoperabilität und es geht um das Thema Datensouveränität. Okay. Interoperabilität ist das, was ich gerade gesagt habe, oder? Ich kann mit den Daten umziehen. Interoperabilität ist ein Stück weit die Schnittstellen oder die Frage, wie Schnittstellen zwischen verschiedenen Clouds aussehen. Das, was sozusagen du nochmal adressiert ist, wenn man versucht nochmal zu schichten, so ein bisschen auch nochmal der Punkt Portabilität. Das ist aber auch ein Thema, was adressiert wird. Also sowohl das Thema Interoperabilität zwischen Cloud-Diensten oder zwischen Cloud-Plattformen, aber auch das Thema Portabilität von Daten und Applikationen wird im Kontext von Gaia X diskutiert. Das heißt, ihr wollt es besser machen als die großen drei, weil wenn ich einmal bei Amazon bin, habe ich Schwierigkeiten Microsoft rüber zu wechseln oder zu Google oder wo auch immer anders hin? Ich glaube, das ist weniger eine Frage von einzelnen Cloud-Anbietern, sondern erstmal vom Grundsatz, wie man ein Design hat, in dem man eben in den bestehenden Architekturen von Cloud-Ökosystemen, das ist erstmal unabhängig davon, wer das ist, eben über ein Regelwerk, was Gaia X eben derzeit entwickelt, solche Fragen adressiert. Also die Frage, wie man eben, zu welchen Konditionen man eben Daten austauscht zwischen Cloud-Diensten, zu welchen Konditionen und unter welchem Regelwerk man Applikationen deployen kann auf verschiedenen Cloud-Infrastrukturen zum Beispiel und zu welchen Konditionen man eben auch dann auch Daten austauschen kann zum Beispiel. Also das sind die Fragen, die in dem Kontext diskutiert werden, was, glaube ich, nicht zwangsläufig erstmal eine Frage ist von europäisch, nicht europäisch, groß, klein, sondern erstmal eine grundsätzliche Frage, wie Cloud-Architekturen aufgebaut sind. Okay, sollen dann auch die Applikationen vereinheitlicht werden? Weil ich kann ja schon allein deswegen nicht zwischen den aktuellen großen Clouds hin und her ziehen, weil die nicht die gleichen Applikationen haben. Das ist eine hochrelevante Frage und ist am Ende auch die Frage, wo also ein Regelwerk Gaia X endet und wo der Wettbewerb sinnvollerweise stattfindet. Natürlich soll es auch in Zukunft so sein, dass Wettbewerb auf allen Ebenen, wo es sinnvoll ist, zum Beispiel der Applikationsebene oder Plattformebene, aber auch auf der Infrastrukturebene an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Stellen eben auch weiterhin natürlich im Zentrum stehen soll. Aber was man mit Gaia-X eben versuchen will, ist, in bestimmten Bereichen Dinge über Regelwerke zu standardisieren und dann eben für alle Nutzer dieses Ökosystems eben als Mehrwert bei Design ein Stück weit abbildbar zu machen. Das ist das Ziel. Okay, und werden auch so Sachen standardisiert wie Datenschutz, Speicherung der Daten? Weil wenn ich jetzt in Deutschland bin, möchte ich natürlich nicht, dass meine Daten irgendwie im Ausland gespeichert werden. Ich sehe hier, du hast eine Präsentation mitgebracht. Ich sehe hier, da ist zum Beispiel Alibaba mit drauf. Also da möchte ich ja am allerwenigsten, dass meine Daten liegen. Das ist eine sehr, sehr zentrale oder wenn überhaupt die zentrale Frage von Gaia-X. Was tut man? Also Standards ist das zentrale Wort. Also es gibt bei Gaia-X einen Arbeitsstrang, da geht es um die sogenannten Policy Rules von Gaia-X. Die Policy Rules von Gaia-X sollen eben verschiedene, oder nicht sollen, sondern adressieren ganz konkret in der Zwischenversion, die derzeit existiert und auch öffentlich diskutiert und kommentiert wird und wurde, adressiert eben verschiedene Themencluster. Da gehört unter anderem dazu Datenschutz, da gehört dazu Interoperabilität mit all den Unteraspekten, die es, oder Interoperabilität und Portabilität, also das, was wir eben kurz besprochen haben, da gehört der Themenkomplex IT-Sicherheit dazu. Also all die relevanten Dossiers werden da diskutiert und es ist ja nicht so, dass man da bei Null anfängt und das Rad neu erfindet, sondern es gibt sehr viele existierende Arbeitsstränge. Es gibt zum Beispiel in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung sogenannte Codes of Conduct und Zertifizierungsschemes für Auftragsverarbeitung, also für Cloud in dem Sinne sozusagen, wenn man es mal versucht zu schichten. Und da ist es eben so, dass diese Codes of Conduct eine zentrale Rolle spielen, die eben jetzt auch vom Europäischen Datenschutzboard sozusagen diskutiert wurden und sozusagen anerkannt wurden und sozusagen jetzt in der Praxis der Cloud-Nutzung im Allgemeinen, aber im Kontext von Gaia-X in Zukunft auch im Speziellen eine Rolle spielen werden bei der Frage eben, wie das Thema Datenschutz ganz konkret bei Gaia-X adressiert wird. Das Gleiche gilt für das Thema Informationssicherheit, wo wir eben mit dem C5-Standard für Informationssicherheit mit dem C5-Zertifikat, um genau zu sein, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder dem Secnum Cloud, was ein Stück weit ein paralleles Prozess oder ein vergleichbarer Ansatz ist aus Frankreich, was von ANSI, also dem Schwestergremium zum BSI ein Stück weit entwickelt wird und auch im Markteinsatz befindlich ist, eben da als Grundlage genutzt. Und da gibt es zum Beispiel für das Thema Interoperabilität und Portabilität, was man auch unter Reversibilität oft framed, das Thema SWIPO. Also es gibt sehr viele existierende Arbeitsstränge, die Gaia-X jetzt im Kontext der Policy Rules zusammenfassen will und dann eben mit diesen Policy Rules, wo es auch eine Compliance geben wird, ein Leistungsversprechen ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, sondern ein Garantieversprechen für im Rahmen dieser Policy Rules eben geben wird, weil alle die Akteure, die dann in Zukunft damit werben wollen, dass sie Gaia-X compliant im Sinne der Policy Rules sind, das auch eben dann nachweisen müssen. Mit all diesen Subbestandteilen, die wir eben kurz anskizziert haben, also IT-Sicherheit, Datenschutz, Reversibilität. Okay, du hast jetzt ganz viele Begriffe genannt. Ich bin jetzt da einfach mal drüber hinweggegangen. Aber vielleicht, wenn du das nächste Mal so Begriffe benutzt, vielleicht kannst du die kurz erklären. Also Secnum hast du ja erklärt, aber C5-Zertifikat zum Beispiel, weiß nicht, was das ist. Kein Problem, das mache ich sehr gerne. Also Informationssicherheit beschäftigt sich insbesondere mit Fragestellungen, wie, wenn man jetzt mal Cloud nimmt, im Bereich Rechenzentren, im Bereich Cloud-Management auf Seiten des Cloud-Anbieters Prozesse so umgesetzt und aufgesetzt sind, dass tatsächlich die Sicherheit, also die prozessorale Sicherheit der Daten auch gewährleistet ist. Und da gibt es Anforderungen bezüglich des Rechenzentrums zum Beispiel, also wie das sozusagen baulich angefangen, wie das baulich aufgesetzt ist, wie sozusagen Prozesse aussehen in der IT selber von Cloud-Anbietern bis hin wirklich dann zu dem Mehrwert für den Kunden. Also das ist wirklich aus der Praxis von Cloud- und Rechenzentrumsanbietern ein weltweit anerkannter Standard, der eben diese Dinge garantiert und dann ein Stück weit auch ein Trust-Label ist, was tatsächlich bestimmte Dinge garantiert im Bereich Informationssicherheit. Vielleicht noch ein Satz zur Erklärung zu Datenschutz und Informationssicherheit. Das ist wichtig, das glaube ich gerade in so einer ruhigen, nüchternen Diskussion, die wir führen, zu erklären, weil das oft in der öffentlichen Debatte durcheinander gerät. Das sind unterschiedliche Dossiers. Also Informationssicherheit bezieht sich wirklich dann, wie skizziert, auf Fragen der Sicherheit, auch im physischen Sinne. Und Datenschutz ist sozusagen eher der Themenkomplex, der sich mit dem Recht sozusagen der Datenschutzgrundverordnung insbesondere dann auseinandersetzt, also Fragen von Einwilligung zum Beispiel, Fragen zur Auftragsverarbeitung, eben sozusagen rechtlich abbildet. Das sind zwei unterschiedliche Cluster, die natürlich Schnittmengen haben, die nicht komplett zu trennen sind. Also auch im Bereich Informationssicherheit geht es um Datenschutz, und Datenschutz kann nur durch Informationssicherheitsprozesse, die funktionieren, auch umgesetzt werden tatsächlich, aber im Grundsatz sind es zwei verschiedene Cluster. Und IT-Security, wird das auch bei Gaia-X mit standardisiert? Wenn man IT-Security unter Informationssicherheit mitfasst, wird es eben nicht neu standardisiert durch Gaia-X, sondern wird adressiert im Rahmen von Themenkomplexen oder Dossiers wie etwa C5. Also das Rad wird dann nicht neu erfunden, sondern es wird eben das, was mit C5 oder Segnum Cloud in der Vergangenheit schon gemacht wurde, was jetzt auch gerade durch die ENISA, das ist die Europäische Cybersicherheitsagentur, die eben das versucht zu europäisieren, was wir als Bitkom auch ausdrücklich begrüßen, also den Ansatz der Europäischen Union oder der EU, dass man eben diese nationalen Schemes, die es alle gibt, so gut es geht, in ein europaweit einheitliches Scheme entwickeln will. Also um deine Frage zu beantworten, Informationssicherheit wird in diesem Sinne, oder IT-Security oder Informationssicherheit und IT-Security werden adressiert und eben als ein Bestandteil von Gaia-X Policy Rules oder Gaia-X Compliance in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Und wer arbeitet da jetzt alles mit an der ganzen Gaia-X-Geschichte? Du hattest ein Unternehmen da konkret genannt. Das ist ja auch presseöffentlich bekannt, dass da Unternehmen aus allen Teilen der Welt mitarbeiten. Das ist in der Europäischen Union ist man ja sozusagen dem Rechtsstaatsprinzip folgend auf allen Ebenen, und von daher, und genauso ist Gaia-X auch aufgesetzt. Das heißt konkret, es gibt einen Verein in Brüssel, das ist die Gaia-X ISBL, das ist vergleichbar mit einem e.V., also einem eingetragenen Verein, nach deutschem Recht mehr oder weniger, und das ist eben die zentrale Governance-Organisation von Gaia-X. Und wie das halt im Vereinsrecht so ist, oder nach belgischem Vereinsrecht im Speziellen dort, aber das ist nicht wesentlich anders als das deutsche Vereinsrecht, gibt es dort eben eine klare Satzung mit einem klaren Regelwerk und weiteren rechtlichen Dokumenten, aber insbesondere die Satzung. Und die Satzung regelt eben, wie auch in jedem Verein, wie einem Fußballverein im Dorf oder in einem Kaninchenzüchterverein, regelt eben diese Satzung auch sehr genau, welche Rechte und Pflichten Mitglieder haben. Und bezüglich der Frage, wer da wie welche Mitgliedsrechte hat. Als Mitglied ist es eben so geregelt, dass in diesem Verein in der Satzung eine Unterscheidung vorgenommen wird in zwei Klassen von Mitgliedern. Bezüglich Rechte und Pflichten sind diese Klassen geclustert. Und zwar geht es da um die Frage, wo das Headquarter, also der Hauptsitz des Unternehmens oder der Organisation ist. Und da ist es eben so geregelt, dass bestimmte Rechte und Pflichten nur für Unternehmen ausschließlich vorliegen, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union haben. Das ist zum Beispiel die Frage, ob man passiv wahlberechtigt ist, also ob man gewählt werden kann als Mitglied in das Board of Directors, was ein zentrales Gremium in diesem Verein ist, wo Entscheidungen getroffen werden. Aber das ist eben ausschließlich europäischen Unternehmen vorbehalten, dort gewählt zu werden, oder Organisationen und Unternehmen. Und es ist aber so, dass in Arbeitsgruppen, also den technischen Arbeitsgruppen, den Datenraum-Arbeitsgruppen oder den Compliance-Arbeitsgruppen eben Mitglieder aus allen Teilen der Welt, also zum Beispiel das von dir erwähnte Unternehmen Alibaba, eben berechtigt sind, mitzuarbeiten. Genau. Und ich auch nochmal zu der Frage, weil das oft gestellt wird, kann ich direkt proaktiv darauf eingehen, wie wir das bewerten, dass Unternehmen aus zum Beispiel Alibaba aus China oder auch in amerikanischen Unternehmen mitarbeiten. Wir bewerten das so, dass wir sagen, wir teilen die Ziele von Gaia-X. Wir sind als Bitkom, als Branchenverband für ein regelbasiertes Ökosystem Gaia-X, für ein regelbasiertes Gaia-X, was dann ganz konkret heißt, dass wir die Schutzziele absolut begrüßen und es auch absolut begrüßen, wenn man einen Standard schafft mit den Gaia-X Policy Rules, der europaweit, weltweit eben auch genutzt wird, weil das viele Vorteile hat. Zum Beispiel, dass das Vertrauen durch tatsächliche Sicherheiten in Cloud-Technologien erhöht werden kann. Und das ist ja dringend notwendig, weil wir eben ineffizient niedrig Cloud nutzen, zum Beispiel im öffentlichen Sektor. Das wird der Markt dann noch im Detail erklären. Also wir machen da keine Unterscheidung, wo das Unternehmen herkommt, sondern wir gucken ausschließlich darauf, welche Mehrwerte durch Gaia-X geschaffen werden, und arbeiten aktiv daran mit, dass dieser Standard entwickelt wird und dass dieser Standard auch im Markt in Deutschland und Europa und langfristig vielleicht auch global Verbreitung findet. Und so ein nicht-europäischer Anbieter oder Unternehmen, die arbeiten in den Arbeitsgruppen mit, aber sind nicht stimmberechtigt. Das heißt, wenn es darum geht, einen Standard zu verabschieden, können die quasi nur auf Arbeitsebene mitbestimmen die Richtung, aber nicht letztendlich die Entscheidung mit beeinflussen, oder? Das ist korrekt. Also die können in Arbeitsgruppen auch abstimmen, aber die letztinstanzlichen Entscheidungen werden in vielen Fällen im Board getroffen und dort sind sie eben nicht passiv wahlberechtigt, also dürfen nicht gewählt werden und sind auch daher kein Mitglied und dürfen nicht einfach formell gesehen die Satzung interpretieren und letztinstanzlich entscheiden. Okay. Ja, prinzipiell ist das ja eine gute Geschichte, also dass auch weltweit Unternehmen an dem Standard mitarbeiten, weil letztendlich kann man das ja auch skalieren, weltweit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist in Gaia X der Datenhaltungsort, wenn wir gerade über weltweite Beteiligung sprechen, ist der Datenhaltungsort irgendwie bestimmt und festgelegt? Der Datenhaltungsort oder die Frage, wo und wie Daten prozessiert werden, ist ein zentraler Bestandteil der Diskussion im Rahmen der aktuell entwickelnden oder sich im Entwicklungsprozess befindlichen Policy Rules. Da gab es auch eine öffentliche Konsultation dieser Policy Rules, die auch sagen, nicht nur öffentlich im GAIA-X-Ökosystem ist, sondern auch öffentlich im Internet einsehbar. Und da ist das ein Punkt, der adressiert wird. Da geht es um Optionen, dass es eben transparent sein muss, wo diese Datenverarbeitung stattfindet, bis hin zu klaren Festlegungen. Also all diese Fragen liegen auf dem Tisch und werden diskutiert, sind aber noch nicht letztinstanzlich entschieden. Ich habe ja jetzt hier gerade das Architekturmodell von Gaia X vorliegen. Ich glaube, es wird schwierig, das über Audio zu erklären. Das sieht zwar gut aus, aber ich glaube, das macht es schwierig, das irgendwie darzustellen. Darf ich die Präsentation in die Shownotes dann reintun, dass man sich das anschauen kann? Wir können gerne das Architekturschaubild damit integrieren. Ich kann es versuchen, so einfach wie möglich zu erklären. Das ist sozusagen dem Zuhörer, der sich das anschauen will, das so klar wie möglich wird. Es gibt eigentlich drei Ebenen, die adressiert werden von diesem GAIA-X Architekturökosystem. Das ist einmal, oder dem GAIA-X Architekturdesign und da dem Ökosystem, was dieses Architekturdesign eben umsetzen soll. Die drei Ebenen sind einmal das Infrastrukturökosystem in dem Sinne, dass es da um alles geht, was an Cloud, Edge, also Edge ist so ein bisschen das sozusagen Datenverarbeitung, also während Cloud eben Datenverarbeitung in einem zentralen Ort, also in einem Rechenzentrum in einer Cloud, ist es eben Edge, das dezentrale Arbeiten, Datenverarbeiten, das zum Beispiel in Rechenzentren oder in kleinen Rechenzentren, On-Premise-Rechenzentren, die eben zum Beispiel konkret in der Fabrik selber stehen und nicht in einer zentralen Cloud verarbeitet werden, in Frankfurt zum Beispiel. Also das ist sozusagen Cloud Edge und weitere Interkonnektivitätsdienste, also alles, was sozusagen im infrastrukturellen Sinne Daten verarbeitet, wenn man es mal so versucht zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Das ist das, was die erste Ebene ist, also das Infrastrukturökosystem, wo eben diese Policy Rules eine zentrale Rolle spielen, nämlich die eben genau die Compliance mit diesen jetzt diskutierten Regeln eben garantieren sollen. Dann gibt es eben auf der dritte Ebene, ich komme gleich zur zweiten, auf der oberen Ebene die sogenannten Datenräume, wo man eben auf der Datenebene in Datenökosystemen, in Branchen und zwischen Branchen eben souverän Daten teilen will. Also souverän heißt mit bestimmten Regeln, da gehe ich gleich noch drauf ein, was das heißt. Und darauf aufbauen, digitale Innovationen und Geschäftsmodelle voranzubringen. Ich mache ein ganz kurzes Beispiel. Marc wird sicherlich auf den öffentlichen Sektor im Detail nochmal drauf eingehen, was das heißen kann im Beispiel Smart City zum Beispiel, was sehr eng angelehnt ist an den Public Sektor. Also nehmen wir mal, es gibt Verkehrsunternehmen, es gibt die Kommunen und Gebietskörperschaften, die eben alle möglichen Daten haben. Und jetzt gibt es, nehmen wir mal das Szenario, dass man eben Verkehr optimieren will, indem man Daten erfasst aus dem Verkehr, Daten, die eben teilweise bei den Verkehrsunternehmen liegen und teilweise bei der Stadt. Und um damit eben innovative Geschäftsmodelle zu Innovationen zu entwickeln, in dem Fall, das ist ja keine privatwirtschaftliche Initiative, sondern irgendwie ein kommunales Interesse oder ein gemeinsames Interesse, dass man zum Beispiel eine Ampelschaltung optimiert in so einem Smart City Kontext. Und da ist es eben notwendig, dass verschiedene Akteure Daten teilen, um eben diese Informationen auszuwerten und eben intelligente Lösungen zu entwickeln. Aber wir wollen diese Daten eben teilen, ohne dass einer alle Daten hält und die Akteure, die Daten geben, die Kontrolle verlieren, sondern wir wollen einen einen Orchestrierungslayer entwickelt oder einen Governance-Layer, der eben Datensouveränität garantiert. Also das ist sozusagen der obere Aspekt dieser Datenräume, wo man dann intelligente Mehrwertdienste entwickeln will durch Daten teilen. Und ich habe es jetzt mehrmals gesagt, Datensouveränität, das ist in der mittleren Ebene, sozusagen in der dritten Ebene der Punkt, wo man eben sagt, man braucht bestimmte Dienste, Softwaredienste, die auch derzeit entwickelt werden, die eben genau diese beiden unteren, die beiden Teile zusammenbringen, also den Teil des Infrastrukturökosystems, wo eben Daten verarbeitet werden, prozessoral, und den der Datenräume auf der Ebene, wo man eben Daten tauschen will und Mehrwertdienste entwickeln will. Und da haben wir eben einmal das Thema, dass man Software braucht, die eben Datensouveränität garantiert, das heißt eben konkrete Datennutzungsrechte in Datenökosystemen mitgeben, also dass ich eben sagen kann, als Datengeber, als zum Beispiel Stadt, ich gebe jetzt Verkehrsunternehmen ABC, das mir hilft bei dieser Smart City Anwendung, Daten zum Beispiel aus dem Bereich Verkehrsvolumina, anonymisiert, pseudonymisiert zum Beispiel, aber ich möchte eben, dass die nur genutzt werden für diese bestimmten Zwecke, für diesen bestimmten Zeitraum, und dazu entwickelt man eben Software derzeit, die genau das garantieren soll, die eben Datensouveränität operationalisieren und garantieren soll. Da gibt es weitere Themen, wie das gerne. Ich kann also den Daten mitgeben, wer die nutzen darf, wo die genutzt werden dürfen und wie die genutzt werden dürfen. Das ist die Idee dahinter, dass man hier über Metadaten arbeitet und genau diese Dinge eben operationalisieren will. Exakt. Ah, das ist cool. Also das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt hier einen dicken Datensatz habe, den ich als Open Data zur Verfügung stellen will, dann flagge ich das einfach als Open Data und dann ist es entsprechend nutzbar. Das ist das Ziel im Grundsatz, und die Frage ist, wie das dann konkret aussehen wird, aber das ist auf jeden Fall erstmal das Ziel, das man anstrebt. Es gibt aber sehr viele Anwendungsszenarien, die an solchen, das ist ja ein Stück weit, wenn man jetzt mal ökonomisch das denkt, ohne jetzt zu technisch zu werden, eine Frage vom Marktdesign. Also warum vertrauen sich verschiedene Parteien nicht und teilen Daten, um bestimmte Dinge zu realisieren? Das ist eine Frage, die viel diskutiert wird, glaube ich, in der ökonomischen Analyse der Digitalisierung. Und das ist halt oft die Antwort, weil das Vertrauen fehlt oder mehr die Kontrolle, kann man eigentlich eher sagen. Also die Kontrolle, dass meine Daten als meine sozusagen Geschäftsgeheimnisse, Assets oder wie auch immer, eben nicht geteilt werden, nicht einfach, weil ich irgendwie auf meinen Daten hocke und irgendwie die Digitalisierung nicht verstanden habe, sondern weil ich eben kein Vertrauen habe, dass ich immer die Kontrolle und Souveränität über meine Daten behalte. Und deshalb will man eben dieses Thema adressieren mit dem Thema Sovereign Data Exchange. Ja, das klingt ja super interessant, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um überzugehen zum öffentlichen Bereich, zum Public Sector. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im öffentlichen Bereich genau so eine Funktion enorm wichtig ist. Weil wenn ich jetzt als Gemeinde hinter Tupfing meine Daten in die Cloud stelle, möchte ich natürlich bei bestimmten Daten, dass nur ich als Gemeinde hinter Tupfing damit arbeiten kann. Aber mit zum Beispiel einem Datenaggregat oder mit anderen Daten dürfen auch andere arbeiten. Oder es ist sogar Open Data. Genau, also das ist wirklich so der ganz große Vorteil auch von Gaia-X. Wir haben da so, ich würde sagen, zwei Baustellen. Also das eine, was Lukas auch schon angesprochen hatte, sind einfach gemeinsame Standards zur Nutzung von Cloud-Infrastrukturen, die extrem wichtig sind, um auch die Nutzung von Cloud zu verbreiten im Public Sector. Und das andere sind eben genau diese Möglichkeiten, auch als kleine Kommune sich entsprechend in solche Datenräume einzubringen und da eben entsprechende auch europäische Vorgaben zu haben. Deshalb wird auch diese Diskussion zu Gaia-X im Public Sector vor allem über Open Government Data geführt. Das heißt, es geht eher darum, wie kann ich eigentlich als Verwaltung meine Daten zur Verfügung stellen, damit die eben dann auch in der Breite genutzt werden können und dass man da dann eben auch entsprechende Innovationsmodelle daraus ableiten kann. Und kann ich als Verwaltung auch meine eigene Cloud mit in den in die Gaia-X-Cloud quasi mit einklinken? Genau, also es ist so, aktuell wird ja noch diskutiert, wie dann diese zentralen Standards und Vorgaben aussehen werden. Und irgendwann ist man dann an einem Punkt, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt so eine Art Gaia-X-Stempel, den ich irgendwie beantragen kann für meine Cloud-Lösung. Das kann ja auch total unterschiedlich sein, also von wirklich irgendwie so einer Infrastruktur-Cloud bis hin irgendwie zu einer Software-Lösung. Und dann kann ich schauen, ob ich entsprechend diese Vorgaben erfüllen kann, ob das für mich passt. Und wenn ich dann sozusagen Gaia-X-konform bin, kann ich mich da auch entsprechend einklinken. Das gilt dann für Kommunen genauso wie für Lösungsanbieter dann auf Seiten der Wirtschaft. Jetzt habe ich gleich mal, es fällt mir gerade noch eine generelle Frage ein. Vielleicht, Lukas, musst du die nochmal nehmen. Mit Gaia X wird sowohl Infrastruktur, as a Service quasi, Applikation und Storage standardisiert, oder? Ich würde es leicht anders formulieren, aber im Grundsatz ja. Also mit den Policy Rules von Gaia X werden all diese Themen adressiert. Warum meine ich anders formulieren, ohne jetzt pingelig zu sein, sondern einfach nur mit dem Punkt, dass diese Standards nicht neu erfunden werden, sondern auf bestehenden Standards aufsetzt. Also im Grundsatz hast du absolut recht mit deiner Aussage, aber ich wollte mit meiner Ausführung kurz dem manchmal in der Öffentlichkeit falsch verstandenen Punkt entgegenwirken, dass GAIX das Rad neu erfindet und alle Standards neu schreibt. Also man setzt sehr viel auf bestehende Prozesse auf, aus bestehenden Standards, aus verschiedenen Subdossiers, also zum Beispiel Informationssicherheit. Ich führe das jetzt so lange aus, weil es ein sehr zentraler Punkt ist, aber im Grundsatz hast du absolut recht. Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt, wenn ich das vielleicht auch nochmal ergänzen darf. Wir haben in dem Bereich extrem viele Baustellen und wir haben eben auch schon einiges an Standards. Und gerade auch im Kontext der Diskussion um digitale Souveränität, also wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch als beispielsweise Verwaltung oder Behörde eben auch wirklich über die Nutzung meiner Daten und der eingesetzten Lösung entscheiden kann, ist es halt extrem wichtig, dass man gemeinsame Standards hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man auf europäischer Ebene da sich auf so ein gemeinsames Rahmenwerk verständigt, dass man dann eben auch entsprechend die Dinge aufgreift, die es schon gibt, um da nicht, ich sag mal, noch mehr irgendwie Unsicherheit oder Verunsicherung zu schaffen. Was, glaube ich, keiner möchte, ist, dass wir irgendwie in allen europäischen Ländern und dann nochmal auf europäischer Ebene ganz unterschiedliche Vorgaben haben, was irgendwie die Nutzung von Cloud-Services angeht. Und deshalb ist es extrem wichtig und das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Herausforderung für die verschiedenen Verwaltungsakteure in Deutschland, diese verschiedenen Baustellen, an denen gearbeitet wird, also irgendwie Beschaffung von Cloud, dann generell irgendwie Vorgaben für Standards auf der Ebene in Deutschland und Europa, das wirklich zusammenzubringen, dass das wirklich dann am Ende auch aus einem Guss ist. Um den Punkt von Markt nochmal kurz mit einem Punkt zu flankieren, dessen, was die Politik in diesem Kontext tut. Also die Politik hat erkannt, seit längerem und ganz konkret im letzten Herbst, so wäre es die Politik, also die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, genauer gesagt der Ministerrat, wo die Wirtschafts- und Digitalminister sitzen, also zum Beispiel Peter Altmaier in Deutschland fürs BMWI, also Bundeswirtschaftsministerium, dass das genau das, was Marc gesagt hat, ein absolut zentrales Thema ist für alle Sektoren der Wirtschaft, also kurz mal Public Sector als neben andere Sektoren gestellt, dass man eben eine gemeinsame Cloud-Politik braucht, weil eben all diese Fragen eben sinnvollerweise europäisch beantwortet werden sollten in vielen Anwendungsszenarien und Sektoren. Also es gibt eine gemeinsame Erklärung, eine Absichtserklärung. Solche politischen Papiere sind immer hochkomplex und aber auch relevant. Diese gemeinsame Erklärung sagt eben, dass man auf verschiedenen Ebenen gemeinsam zusammenarbeiten will im Bereich Cloud, eben unter anderem und insbesondere in dem von Marc und mir jetzt ausgeführten Bereich der Standards. Und das ist absolut zu begrüßen als Wirtschaft für den Public Sector, wie Marc skizziert hat, aber für alle Sektoren hinweg. Das ist für alle Akteure am Ende, wenn man es sinnvoll macht, ein Mehrwert, dass man nämlich auch dann zum Beispiel im industriellen Bereich oder im Gesundheitsbereich nicht für jedes Land ein eigenes, komplexes, regulatorisches und Beschaffungsregime und Beschaffungsregime jetzt für den öffentlichen Sektor oder für Sektoren, die öffentlich sektornah sind oder jetzt einfach Deployment-Strategien für die Wirtschaft, nicht für jedes Land eben komplexe Anforderungen hat, die nochmal neu sind, ohne einen inhaltlichen Mehrwert zu stiften. Ne? Also das sozusagen mit dem Vorbehalt, es gibt immer sicherlich Sonderfälle, wo das sinnvoll ist, aber im Grundsatz eben hier wirklich die Vorteile eines europäischen digitalen Binnenmarktes, wie es immer so schön heißt in Sonntagsreden, ganz konkret im Bereich Cloud und Dateninfrastrukturen auch umzusetzen. Okay, bei Standards fällt mir immer wieder ein, Standards sind hervorragend, da gibt es so viele zur Auswahl. Und Gaia-X will genau das schaffen, dass man sich auf gewisse Standards zu einem Thema einigt und nicht der eine Standard A, Standard B, Standard C für das gleiche Thema verwendet. Im Grundsatz kann man das genauso sagen und es gibt ja auch schon dann, um vielleicht kurz den Punkt, da kann Marc dann sicherlich im Detail viel besser noch drauf eingehen, das für den öffentlichen Sektor anzuskizzieren, was das heißt. Also es gibt ja aktuell in den Mitgliedstaaten und wahrscheinlich sogar noch auf kommunaler Ebene in den einzelnen Mitgliedstaaten Arbeitsstränge zu Cloud-Beschaffung, die dann jeweils unterschiedliche Standards nutzen, die am Ende das Gleiche adressieren teilweise. Also da eine Vereinheitlichung, wo sinnvoll voranzutreiben, ist im Interesse der Anbieter, aber vor allem auch des öffentlichen Sektors selber, um Komplexität zu reduzieren und Ressourcen, die an der Stelle nicht sinnstiftend eingesetzt werden, zu nutzen für die Fragen der konkreten Ausgestaltung der digitalen Transformation zum Beispiel. Wie ist denn der öffentliche Sektor bei Gaia-X vertreten? Weil momentan sieht es für mich so aus, als ob die Industrie hier ganz stark mitarbeitet. Aber die Standards, die der öffentliche Sektor verwendet, sind oftmals nicht die, die auch in der Industrie eingesetzt werden. Weil andere Datenmenge, andere Daten, andere Ansprüche und so weiter. Wer sorgt denn von der Seite des Public Sectors dafür, dass die Interessen da quasi vertreten werden? Da gibt es so zwei Ebenen, die man in den Blick nehmen möchte. Das eine hatte Luca schon so ein bisschen adressiert. Das sind eben einfach, das sind Entscheidungen auf politischer Ebene in Brüssel. Das andere ist ja dann auch nochmal so die Arbeitsebene. Und da gibt es eben so verschiedene Domänen, die sind so ein bisschen sektorspezifisch, also das gibt es auch irgendwie für den Bereich Mobilität beispielsweise und es gibt eben auch eine für den Public-Sektor und da sind auch Vertreter eben aus der Verwaltung engagiert in dieser Domäne, genauso wie Verbände oder Vertreter der Wirtschaft. Und was da passiert ist, dass man eben diese Domäne nutzt, um beispielsweise sich zu überlegen, wie könnte so ein Datenraum aussehen für Open Government Data und was sind die Anforderungen der Verwaltung daran und was sind auch Anforderungen aus der Wirtschaft oder Startups, die vielleicht diese Daten nutzen möchten. Also das ist extrem wichtig, dass es da halt dann auch diesen Austausch gibt und das fließt dann sozusagen von diesen Domänen ja dann auch immer ein in die quasi politische Entscheidungen dann auch in Brüssel. Mhm. Vielleicht habe ich es überhört oder vielleicht nicht richtig verstanden. Bei Gaia-X wird dann auch quasi die, ich nenne es jetzt mal Schnittstelle standardisiert oder sich auf einen Standard geeinigt, wie die Daten dann wieder abfließen können aus der Cloud, also quasi in zum Beispiel eine App oder in Weiterverarbeitungsverfahren oder ähnliches. Oder sehe ich das falsch? Das hat verschiedene Ebenen. Also ein Punkt, den du skizzierst, ist ein bisschen, was passiert, wenn Daten von einem Akteur zu einem anderen transferiert werden sollen auf eine souveräne Art und Weise im Sinne von Gaia-X. Und da will man eben ganz konkret mit Gaia-X dem Gaia-X Federation Service oder föderierten Dienst Sovereign Data Exchange oder souveränen Datenaustausch das eben abbilden. Also dass man eben, wenn Daten von A nach B fließen, hier eine Software nutzen soll im Gaia-X-Ökosystem in Zukunft, die genau das eben abbildet, dass eben da die Datennutzungsrechte für den Datentransfer dann mit gegeben werden, wenn man so will, und das dann eben auch jetzt in deinem Beispiel bleibend, in der Logik bleiben, würde das dann heißen, als Konsequenz, dass eben dann der App-Entwickler, oder App-Nutzer, je nachdem, der dann diese Daten mit diesen Metadaten, über den souveränen Daten-Exchange als Metadaten mitbekommen hat, dass der eben dann, wenn der zum Beispiel eine Gesundheits-App entwickeln will, wo in den Datennutzungsrechten eben festgelegt ist, er darf sie für Anwendung ABC nutzen, dann darf er das für Anwendung, kann er das nicht nur darf, sondern kann, also das ist ein wichtiger Unterschied, sondern er kann es einfach rein operativ nur für diese Zwecke nutzen und für die Zwecke DEF eben nicht dann. Okay, da bin ich ziemlich gespannt, wie das gelöst werden soll. dass ich, weil wenn ich Daten habe, kann ich die nutzen, wie auch immer. Also dafür ist ja Software da. Also da müssten ja die Daten tatsächlich eine Art DRM oder ähnliches haben. Wir sind an dem Entwicklungsprozess selbst nicht beteiligt, aber das ist zumindest das Ziel der es ist spezifiziert als Softwareentwicklungsprojekt. Das ist auch öffentlich einsehbar auf der Seite, die du gerne noch in die Unterlagen mit reinbringen kannst. Das ist gx.fs oder gxfs.de, soweit ich das richtig gerade auswendig im Blick habe. Und da wird das spezifiziert, wie genau diese Software entwickelt. Also da gibt es auch Vorarbeiten, also um das mal ganz konkret zu machen. Es gibt da Vorarbeiten von einer Organisation, die heißt International Data Space Association. Das ist hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt, wo auch die Industrie früh beteiligt war, vom Bundesforschungsministerium von vor 5, 6 Jahren. Da gibt es auch eine ganze Menge prototypische Anwendungen schon aus verschiedenen Sektoren, zum Beispiel der industriellen Fertigung, wo genau das schon umgesetzt ist mit dieser sozusagen Referenzarchitektur für Sovereign Data Exchange, die dann auch schon tatsächlich mit einem Standard, einem Vorstandard, das ist die sogenannte DIN-Spec 27070, wo das eben schon operationalisiert ist, wo man über einen Connector dann eben diesen Datenaustausch eben abbildet, oder ein Broker oder ein Connector, wenn man so will. Also das ist sozusagen jetzt, um auf die Frage ganz konkret zu antworten von dir, die Arbeitsstränge, auf die man dann aufsetzt und da Umsetzungen baut. Und da arbeiten viele Unternehmen und viele Akteure bei dem sowohl in GAIX auch als im Rand, parallel zu GAIX an ähnlichen Projekten, die genau diese Themen adressieren. Das vielleicht noch einmal, auch weil es insgesamt passt, also da gibt es wirklich, das ist auch neben GAIX oder an GAIX angedockt, ein Riesentrend im Markt, technische und organisatorische Maßnahmen zu finden, die genau dieses Ziel adressieren. Also da passiert unabhängig von GAIX jetzt erstmal sehr viel im Markt. Also es gibt das Thema Confidential Computing zum Beispiel, wo man das auch auf der Hardware-Ebene schon lösen will, das Thema, also dass man sozusagen Enklaven, sozusagen hardware-geschützte Enklaven entwickeln will, wo eben in den Enklaven selbst bestimmte Datenanalysen erfolgen, wo aber kein Zugriff auf die Daten selbst erfolgt, sondern sozusagen nur die Algorithmen gegen sozusagen nicht einzusehbare Rohdaten, also nicht für bestimmte Akteure nicht einzusehbare Rohdaten entwickelt werden. Also es gibt eine ganze Menge, was da passiert. Und klar, am Ende muss man konkrete Software-Implementierungen sich anschauen. Da bin ich vollkommen bei dir. Und sozusagen Konjunktiv bringt wenig, sondern man muss halt gucken, was dann am Ende da ist. Aber es wird an vielen Stellen mit Hochdruck an solchen Lösungen gearbeitet, bei GAIX und am Rande von GAIX. Okay, na, da bin ich sehr interessiert und sehr gespannt. Da muss ich mal gucken, wie das ist, weil das ist, glaube ich, auch interessant für die öffentliche Verwaltung. Weil wenn ich so eine Art DRM quasi an bestimmte Datensätze ranmachen kann, dann kann ich auch sicherstellen, dass die nur von denjenigen so verwendet werden, wie ich es zugelassen habe. Ich glaube, das ist auch vielleicht, um das nochmal insgesamt, den Cloud-Markt insgesamt nochmal kurz eine Einschätzung dazu zu geben. Ich glaube, das ist ja, also der Cloud-Markt ist ein hochdynamischer Markt und es gibt verschiedenste Ebenen im Bereich Cloud, das wissen wir alle, also Infrastruktur, Plattform und Software-Dienste und noch vielschichtiger und eben Datenplattform. Also da gibt es eine ganze Menge an Arbeit, an sozusagen ein Anbieterökosystem mit konkreten Lösungen. Die am Ende, um es auf den Punkt zu bringen, die Cloud-Anbieter selber stehen ja auch im heftigen Wettbewerb zueinander, genau wie in allen Sektoren der Wirtschaft auch. Und wenn der Kunde in Anführungsstrichen aus verschiedenen Sektoren solche Datensouveränitätslösungen eben nachfragt, was er tut, oder das Kontrolle- und Vertrauensherausforderung ist im Bereich Cloud ja schon seit eh und je da, dann wird es auch eben Markt oder gibt es und wird es Marktlösungen geben, die genau dieses Kundenbedürfnis von Datensouveränität eben auch adressieren. Also ich glaube, da sehen wir sozusagen GAIX, aber wir sehen auch viele andere Dinge, die im Kontext von GAIX eben oder in diesem Fahrwasser dessen, was jetzt passiert, eben da versuchen eben auch Lösungen zu entwickeln. Also da passiert eine ganze Menge am Markt, glaube ich. Also GAIX habe ich, glaube ich, soweit verstanden, dass das wirklich eine sehr gute Entwicklung ist für die Industrie. Aber was bringt bei GAIA-X der öffentlichen Verwaltung? Also ich würde sagen, der wichtigste Punkt ist, dass GAIA-X, wenn es so funktioniert, wie man sich das wünscht und wie es geplant ist, sicherlich dazu beitragen wird, dass Cloud-Lösungen verstärkt auch im Public-Sektor genutzt werden können. Im Moment ist es noch so, also dass bekomme ich immer mit, wenn ich irgendwie mich mit Beschaffern oder so aus dem öffentlichen Bereich austausche, dass eben der Druck extrem hoch ist, Cloud-Lösungen zu beschaffen, es aber noch eine relativ hohe Unsicherheit gibt, also wie das dann zur Anwendung kommt und vor allem, wie man das irgendwie gut und sicher beschaffen kann, um eben auch trotzdem halt noch seine digitale Souveränität zu erhalten. Und dadurch, dass man eben dann da auch diese gemeinsamen Standards hat und quasi sozusagen diesen regulativen Überbau, erhöht das erstmal auch extrem das Vertrauen in Cloud-Lösungen oder sollte das Vertrauen in Cloud-Lösungen dann erhöhen. Und das ist ein ganz großes Asset so in dem Bereich. Und der andere Punkt, den hatten wir vorhin ja schon kurz andiskutiert, ist, dass ich mich auch als Verwaltung natürlich gut in diesen Kontext einbringen kann, eben als jemand, der extrem viele Daten auch erzeugt und so glaube ich, das extrem gewinnbringend sein kann, wenn diese Daten auch öffentlich zur Verfügung stehen und irgendwie von zivilgesellschaftlichen Akteuren oder Startups genutzt werden können. Letztendlich sind ja alle Daten, die irgendwie im öffentlichen Bereich erzeugt werden, ja auch durch Steuergelder finanziert. Und deswegen finde ich, ist es durchaus auch gerechtfertigt, dann als Bürger zu sagen, ich will auch Zugriff auf diese Daten haben. Natürlich muss sichergestellt sein, dass bei personenbezogenen Daten, dass die auch entsprechend anonymisiert sind. Das ist völlig klar. Also das sind ja genau diese Regeln dann auch zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit, die auch bei Gaia-X diskutiert werden. Aber grundsätzlich bietet das eben die Möglichkeit, auch dieser Bereitstellung von Open Government Data, das eben auch entsprechend nochmal zu beflügeln. Und das ist so, aus meiner Sicht, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch. Ich merke, du hast noch nicht oft mit der kommunalen Ebene gesprochen, weil die sehen das ein bisschen anders mit den Daten. Meine Daten gehören mir, sage ich nur. Ich bin aber vollkommen bei dir. Also wir haben so große Datenschätze, die alle durch Steuergelder finanziert werden oder indirekt finanziert werden. Die sollten auch so weit möglich und so weit vertretbar auch zur Verfügung stehen. Machen uns andere Länder ja bestens vor. Ich glaube, was da auch in der Diskussion immer so ein bisschen noch mit reinspielt, also ich habe auch den Eindruck in der Verwaltung oder nicht überall, aber in manchen Teilen der Verwaltung ist auch so ein bisschen noch dieses Denken im Sinne von, naja, wir haben Daten, aber da soll jemand erstmal ordentlich begründen, was er eigentlich damit machen möchte. Und ich glaube, dass Innovation so aber nicht funktioniert. Also manchmal hat man ja noch gar nicht die Lösung im Kopf, wenn man quasi am Anfang loslegt, sich mit Daten zu beschäftigen. Das heißt, es sollte eigentlich wirklich so einen Open-by-Default-Grundsatz geben, der jetzt auch zumindest im Bundesbereich auch gerade mal zumindest zum Teil gesetzlich nochmal verankert wurde, dass man sagt, ich muss das erstmal gar nicht begründen, warum Daten zur Verfügung gestellt werden sollen, sondern die sind einfach da und dann schaut man, was damit passiert. Und damit kann man, glaube ich, echt nochmal einen großen Beitrag auch zur Innovation leisten. Ja, vor allen Dingen, es wird ja nicht teurer, wenn ich die Daten in meinem eigenen Einflussbereich oder in der Cloud zur Verfügung stelle, das wird ja nicht teuer, wird sich ja finanziell nicht viel Unterschiede ergeben. Also die Daten können durchaus öffentlich sein, also die meisten. Jetzt haben wir ganz viel über den öffentlichen Sektor gesprochen, ganz viel über Gaia-X. Haben wir noch Themen vergessen? Weil für mich, ich habe nebenher so ein bisschen die Präsentation von dir, Lukas, mit durchgeblättert und ich glaube, wir haben alles, was da drin steht, angesprochen. Aber haben wir noch irgendwas Maßgebliches vergessen? Ich glaube, wir haben, genau wie du sagst, eigentlich einen guten Ritt durch dieses hochkomplexe und spannende Themenfeld, muss man ja schon auch sagen, gemacht. Und vielleicht noch abschließend abrundend 2, 3 Sätze von mir, was insgesamt so passiert oder welche Strategie das insgesamt, insbesondere politisch auf europäischer Ebene eingebettet ist. Also wir haben es an verschiedenen Stellen gesehen, da passiert eine ganze Menge. Also es gibt diese gemeinsame Erklärung der Mitgliedstaaten. Es gibt eben ein EU-Cloud-Rulebook, was noch entwickelt werden soll im kommenden Jahr, was sich eben wahrscheinlich sehr eng anlehnen wird an das, was Gaia-X derzeit tut, oder inhaltlich sehr eng angedockt sein wird. Also genau diese Regeln, die da eben verhandelt werden, eben vielleicht aufgreifen wird, regulatorisch, sozusagen als Gesetzgeber. Das ist ein Dossier, was wir sehen auf europäischer Ebene, und wir haben eben diese europäischen Datenräume insgesamt. Also diese Datenräume als Konzept, dass man eben Regeln hat für den Datenaustausch zwischen Parteien, die eben die Souveränität des Datengebers ermöglichen sollen, aber gleichzeitig eben die Möglichkeiten der Innovation durch gemeinsame Datennutzung eben absolut in den Vordergrund stellen, weil das ist auch aus unserer Sicht, also in dem Sinne absolut zu begrüßen, was die Politik dort tut, der Weg zu einer digitalen Transformation, nämlich dass die komplexen Anwendungsszenarien, in denen verschiedene Parteien Daten teilen, in der Industrie, wo Zulieferer, Produzenten in komplexen industriellen Use Cases Anwendungsszenarien Dinge realisieren wollen, im Smart City-Bereich, im Gesundheitsbereich, in all diesen Bereichen der Digitalisierung geht es immer darum, dass 3, 4, 5 plus Parteien Daten teilen wollen und dadurch Mehrwerte durch Einsicht in diese kombinierten Daten erlangen wollen. Und was eben die europäische Politik insgesamt eben tut, ist eben das eben regulatorisch zu flankieren mit dem sogenannten Data Governance Act. DGA heißt der kurz, es kommt auch viel in der Wirtschaftspresse dazu zu lesen im letzten Jahr. Also das ist aktuell ein brennendes Thema auf der europäischen Ebene. Da gibt es den Data Act, der eng daran andockte, eben auch dann diese Themen der Datennutzung in solchen Konstellationen eben regeln soll. Und eben mit dem übergeordneten Ziel, solche europäischen Datenräume in den Sektoren, aber auch eben zwischen den Sektoren, als sozusagen Selbstverwaltung, in Anführungsstrichen, der Wirtschaft auf Basis dieses Regelwerks oder der Wirtschaft und des öffentlichen Sektors, der Forschung, die ja auch natürlich viele Daten hat, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt, eben ermöglichen soll. Also man kann es ein Stück weit fast schon auf diese hohe Ebene holen, fast schon mit Pathos. Das ist sozusagen der europäische Ansatz, der europäische Weg. Jetzt mal einfach nur gesprochen für den Regulator oder für das Europäische Parlament an der Stelle und für die Kommission und die Mitgliedstaaten, die eben das eben so vorantreiben. Und dann gibt es auch noch industriepolitische Themen. Da gibt es ein gemeinsames Projekt von europäischem Interesse oder vom gemeinsamen Interesse, das heißt IPCEI, wo man eben auch industriepolitisch ganz konkret im industriellen Kontext oder im Kontext von Industriepolitik eben Cloud-Technologien fördert, und das ist auch eingebettet in strategische Forschungspolitik der EU. Also da passiert eine ganze Menge in Europa regulatorisch, industriepolitisch, forschungspolitisch, und ja, wir werden, glaube ich, wenn man jetzt mal ein bisschen Ausblick auch macht, vielleicht in den nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, wie das alles dann auch Früchte trägt, in welche Richtung das alles sich entwickelt. Aber da passiert eine ganze Menge, um es kurz zusammenzufassen von meiner Seite aus. Ja, super, vielen Dank. Marc, hast du noch Ergänzungen? Vielleicht noch einen Hinweis mit Blick auf die Nutzung von Cloud-Lösungen in Deutschland. Da gibt es diese Begrifflichkeit der Multi-Cloud-Strategie, die in diesem Kontext immer wieder aufpoppt. Und da ist es vielleicht interessant, sich das einmal noch anzuschauen, gerade auch im Kontext von Gaia-X. Das zielt nämlich auf die Frage, wie möchten wir in Deutschland als Verwaltung Cloud-Services nutzen und gibt es da eine perfekte Lösung? Es ist so, dass auch heute schon ganz verschiedene Ansätze von Cloud-Lösungen im Einsatz sind. Es gibt im Bundesbereich eine sogenannte Bundescloud. Da stehen wirklich dann so auch die Server im Keller der Behörde, so kann man sich das vorstellen. Und da werden auch zukünftig die Fachverfahren drüber laufen und gerade hochsensible Daten, das ist sozusagen wirklich Cloud von der Verwaltung für die Verwaltung. Darüber hinaus gibt es aber eben auch noch viele Länder, Bundesländer, die eigene Clouds betreiben. Und es gibt natürlich auch, gerade vor allem auch im Software-as-a-Service-Bereich, aber auch in allen anderen, viele Cloud-Lösungen von privaten Anbietern, die entsprechend genutzt werden. Und diese Multi-Cloud-Strategie, die auch so von der Bundesregierung verfolgt wird und ich denke auch ein richtiger Ansatz ist, die ist, dass man sagt, wir wollen eben auch zukünftig souverän bleiben und immer auch selbst darüber entscheiden können, welche Lösungen wir eigentlich einsetzen möchten. Und das heißt, ich kann je nach Bedarf und auch nach Schutzniveau zwischen unterschiedlichen Anbietern wählen, sei das jetzt irgendwie ein öffentlicher oder auch ein privater Cloud-Anbieter. Und damit das aber funktioniert, sind eben genau diese Standards und diese zentralen Vorgaben, über die wir jetzt eine ganze Weile auch diskutiert haben, extrem wichtig. Das heißt, das bringt das halt erst so richtig zum Fliegen, damit der Staat da auch wirklich unabhängig und souverän dann entscheiden kann, nicht nur welche Daten wie genutzt werden, sondern auch welche Cloud-Lösungen er einsetzt. Also es ist also auch denkbar, dass der Staat mehrere Cloud-Lösungen miteinander kombiniert. Das heißt, genau. Personenbezogene Daten oder wichtige Daten in der eigenen Cloud und zum Beispiel IoT-Daten oder ähnliches dann in irgendeiner Public Cloud. Genau, also zum einen müssen die Lösungen halt miteinander kompatibel sein, aber wenn ich eben gute Standards und Schnittstellen habe, dann kann ich halt auch austauschen und kann sagen, okay, wenn mir ein Angebot nicht mehr gefällt, also hat dann natürlich immer vertragliche Vorgaben und so, aber man kann sozusagen sich dann noch davon unabhängig machen und andere Lösungen, bessere Lösungen einkaufen und das heißt, das trägt auch dazu bei, dass es da eben einen Wettbewerb dann um die besten Lösungen gibt. Und ich glaube, das ist eben das, was man auch bei dem Einsatz von Cloud-Lösungen in der öffentlichen Verwaltung auf jeden Fall braucht. Ja, super. Vielen Dank, Lukas, Marc, danke, dass ihr da wart. Ich glaube, ihr habt einiges beigetragen zum Verständnis von Gaia X. Und ich hoffe, man hört und sieht sich bei Gelegenheit mal wieder. Und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.